Das sind unsere Themen. Gymnasium Stolznau wird Doltenschule, Architekturbüro ausgewählt und Eistrup übernimmt die Tabellenführung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Die Schüler, Eltern und Lehrer vom Gymnasium Stolznau haben sich in einer Gesamtkonferenz dafür entschieden, nach den Sommerferien das sogenannte Dolten-Konzept einzuführen. Dabei werden in allen Fächern ein Drittel des Fachunterrichts in die sogenannten Dolten-Stunden ausgelagert. In diesen Stunden können die Schüler frei wählen, bei welchem Lehrer, in welchem Raum, mit welchen Mitschülern sie ihre Aufgaben erledigen wollen, sowie wann sie welches Fach bearbeiten und wie viel Zeit sie jeweils dafür aufbringen. So sollen Selbstständigkeit und die Verantwortung fürs eigene Tun, aber auch das Miteinander gestärkt werden, so die Schule. Ein Informationsabend findet am 19. Mai statt. Der Linzburger Gemeinderat hat sich in seiner vergangenen Sitzung für die Variante des Lindener Baukontors für die Erstellung des Dorfladen- und Gemeinschaftshauses entschieden. Die Architekten aus Hannover überzeugten vor allem durch ihr Konzept der Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz der Immobilie Ölschläger. Die dadurch bedingten niedrigen Baukosten waren am Ende ausschlaggebend für diese Entscheidung, berichtet Bürgermeister Jürgen Leseberg. Also die Entscheidung ist mit Sicherheit nicht leicht gefallen. Wir hatten mehrere Sitzungen auch vor der Gemeinderatssitzung, denn wir hatten drei Angebote, zwei Architekturbüros aus dem Landkreis Nienburg. Die beiden haben vom Konzept her überwiegend auf Neubau gesetzt und das Lindener Baukontor, für das wir uns entschieden haben, hat überwiegend auf Modernisierung der vorhandenen Gebäude gesetzt. Und dazwischen war letztendlich dann auch die Entscheidung zu treffen, wobei natürlich auch der Kostenfaktor die entscheidende Größe mit war. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter im Baustellenbereich der Berggartenstraße in Uchte einen Baucontainer und in der Straße Bergfrieden zwei Pkw auf. Zielrichtung waren unter anderem Werkzeuge und Arbeitsgeräte. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten ebenfalls bislang unbekannte Täter an der Mindener Straße in Uchte die rückwärtige Tür eines Imbisses auf. In den Räumlichkeiten wurde der dortige Geldspielautomat aufgebrochen und um das Bargeld erleichtert. Zudem durchsuchten der oder die Täter noch weitere Schränke und Schubladen im Tresenbereich. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf einige 100 Euro. Die Polizei Uchte hofft nun auf Zeugenhinweise. Und wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einem klaren 7:0 gewinnt der TSV Eistrup gestern Abend beim ASC Nienburg. Die Nienburger mussten weite Teile der ersten Halbzeit in Unterzahl spielen. Bereits in der 20. Minute verletzte sich Angelo Feuchte schwer und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle 7 Treffer des Teams von Trainer Thorsten Klein fielen dann in der zweiten Halbzeit. Der TSV übernimmt somit die Tabellenführung vom VfL Münchenhagen. Der Herbstmeister kam in seiner Nachholpartie nicht über ein 1:1 in Stöckse hinaus. Nun hat Eistrup die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Bezirksliga selbst in der Hand. Dafür müssten allerdings 2 Siege in den letzten beiden Spielen her. Der Coach fährt den Druck herunter. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir haben unser Ziel erreicht. Wir können eigentlich ganz locker ohne Druck reingehen in die letzten 3 Spiele. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Druck, weil wir vorne sind, aber den zweiten Platz kann uns keiner nehmen. Das war das Ziel und wir würden uns auch auf die Relegation freuen, so ist es nicht. Die Eistrupper können sich nun 9 Tage auf das nächste Spiel in Kreuzrug vorbereiten. Münchenhagen trifft bereits am Montag im Kreispokalfinale auf den SC Haßbergen. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.